Aufschütten von Papier, schreib ich mein Herz zu dir. Du schöne Illusion, vielleicht gab's dich auch schon. Seh dich in jeder Frau und weiß doch ganz genau, ich verhalt mich wie ein Kind, bis ich die Frau in meinem Innern find. Lauf dir hinterher und fühl mich dabei leer. Kann nur immer wieder schreiben, singen, um nicht tot zu bleiben. Besing dich immer neu, bleib dir auf ewig treu. Die Flamme, die so brennt, die weiß, dass nichts auf dieser oder jener Welt uns trennt. Wenn ich dich berühre, in dir bin und lausche, spüre, werd ich wissen, was ich such, was mich antreibt, ich verflucht diese Kraft, bis ich erkannt, dass das, was ich Liebe nannte, nur die Maskerade ist auf der Schwelle zu der Welt, die ich vermiss. In einer Frau und weiß, wovon ich weiß, und trau mich endlich in dich reinzuspringen und immer wieder schreiben, singen, oh, es wird nicht enden, ganz egal, was Liebe ist, ob Lust, ob Qual, diese Kraft, die mich zum Singen bringt, bewirkt, dass unsere Welt gelingt. Schütten von Papier, schreib ich mein Herz zu dir. Du schöne Illusion, vielleicht gab's dich auch schon. Seh dich in jeder Frau und weiß doch ganz genau, ich verhalte mich wie ein Kind, bis ich die Frau in meinem Innern finde.